Gut. Halleluja. Eschatologie, Teil 11. Und wahrscheinlich letzter Teil heute Abend. Halleluja. Die Lehre von den letzten Dingen. Preis den Herrn. Ich möchte beginnen zum Anfang mit zwei Fragen, die gestellt worden sind und die zum Anfang beantworten, weil das einfach nochmal auch rückwirkend ein bisschen Klarheit ist, auch zu dem, was ich eigentlich schon gelehrt habe, aber vielleicht kam es an manchen Stellen nicht klar genug heraus. Und zwar wollte ich beginnen mit der Frage, jemand schreibt 2. Thessalonicher 2,7, die Stelle, die hatten wir auch mal gehabt hier in der Lehre, heißt es, denn es regt sich zwar schon überall diese verborgene Macht des Bösen, aber noch wird sie von dem einen aufgehalten. Sie wird erst offen zutage treten, wenn derjenige, der ihr bisher noch im Weg steht, nicht mehr da ist. Ja. Die Frage ist jetzt, wir gehen davon aus, dass der Aufhaltende der Heilige Geist ist. Wenn dem so ist und wenn er sich dann zurückzieht, vermutlich zwischen Entrückung und Mitte der Trübsal, was passiert dann? Was wird dann seine Aufgabe sein? Also die Aufgabe des Heiligen Geistes. Also dazu zum Ersten, zur Klarstellung. Der Aufhaltende, habe ich gesagt, ist der Heilige Geist im Leib Christi. Das heißt, solange der Leib Christi hier auf der Erde ist, ist der Heilige Geist, der im Leib Christi hier auf der Erde. Wenn die Gemeinde Jesu entrückt wird, in dem Moment zieht sich der Aufhaltende zurück. Mit der Gemeinde zieht sich der Heilige Geist zurück, aber der Aufhaltende an sich ist nicht der Heilige Geist, sondern es ist die Gemeinde. Ja? Das darf man nicht verwechseln. Oder man könnte sagen, es ist der Heilige Geist in der Gemeinde. Das bedeutet nicht, dass in dem Moment, wo die Christen alle weg sind, der Heilige Geist auf dieser Erde gar nichts mehr tut. Sondern es bedeutet nur, dass in dem Moment, wo die Gemeinde weg ist, das Wirken des Heiligen Geistes, das bis zu diesem Zeitpunkt die volle Offenbarung des Antichristen verhindert hat, dass das damit zur Seite geräumt ist. Und dann lesen wir ja eben in den ersten Hälfte der Trübsal oder die zwei Hälften der Trübsal stellen wir dann fest, dass praktisch innerhalb von 3,5 Jahren der Antichrist sein Reich voll aufrichtet und sich dann in die Mitte des Tempels setzt nach 3,5 Jahren. Das heißt, er nutzt im Grunde genommen diese Zeit, wo dieser Widerstand für eine Zeit zurückgenommen ist, durch den Leib Christi mit dem Heiligen Geist. Das heißt aber nicht, dass der Heilige Geist hier nichts mehr auf der Erde tut. Es wird natürlich noch das Wirken des Heiligen Geistes auf dieser Erde geben. Es wird ja Leute geben, die hier zurückbleiben, die sich auch noch bekehren können. Und da wird natürlich der Heilige Geist dran beteiligt sein. Es werden Menschen errettet werden und so weiter und so fort. Es werden laue Christen, die vielleicht bei der Entrückung es nicht geschafft haben, werden vielleicht wieder heiß werden durch das Wirken des Heiligen Geistes. Also der Heilige Geist wird weiter wirken, natürlich. Der Heilige Geist ist nicht weg, er zieht sich auch nicht in der Mitte der Trübsal zurück, sondern er ist natürlich immer am Wirken hier auf der Erde. Aber das, was das endgültige Offenbarwerden des Antichristen zurückgehalten hat, ist mit der Entrückung weg. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes durch die Gemeinde in ihrer Gesamtheit. Also man kann so sagen, der Antichrist nutzt eigentlich das Vakuum, das für eine kurze Zeit hier auf der Erde ist, um seine Herrschaft voll aufzurichten. Dann beginnt natürlich der Heilige Geist schon wieder zu wirken, Leute bekehren sich und so weiter, aber das wird nicht mehr eben ausreichen, um die Offenbarwerdung des Antichristen und dann diese Nacht, in der niemand wirken kann, die 2. 3,5 Jahre, das wird dadurch nicht mehr aufgehalten werden können, eben weil der Leib Christi vorher weggenommen ist. Okay, das ist die Antwort auf diese Frage. Und die zweite Frage, die gestellt worden ist, nochmal zur Auslegung der Offenbarung, auch um das nochmal ganz klar zu sagen, da schreibt jemand, und das ist ein sehr guter Gedanke, was sie schreibt, und das würde ich auch so unterschreiben zunächst mal, sagt sie, ja, kann es sein, dass ein Problem bei der Auslegung des Buches der Offenbarung die lineare Denkweise aller Angehörigen der westlichen Welt ist, während die hebräische Denkweise, die ja die Bibel prägt, mehr in immer wiederkehrenden Kreisen abläuft, ähnlich wie bei einer Wendeltreppe oder einer DNA-Helix. Würde ich sagen, absolut. Diese lineare westliche Denkweise hat oft dazu geführt, dass man versucht hat, die Offenbarung als ein lineares Geschichtsbuch auszulegen, praktisch von der Auferstehung Jesu und vom Kommen des Heiligen Geistes bis heute an. Und man versucht dann, alle möglichen geschichtlichen Ereignisse der letzten 2000 Jahre irgendwo in die Offenbarung reinzupressen. Und das kommt aus diesem linearen Verständnis. Tatsächlich eben ist es eher dieses Modell der Wendeltreppe, wie sie sagt, das ist vollkommen richtig. Das, was sie dann weiterschreibt, das muss ich noch ein bisschen richtigstellen. Sie schreibt dann nämlich, würde das dann auch Raum geben für Auslegung der Offenbarung, für Ausleger der Offenbarung, die behaupten, die Trübsal habe schon stattgefunden oder dass es eigentlich schon viele Perioden der Trübsal und viele Auftritte des Antichristen auf der Weltbühne gab. Du hast ja selbst schon einige historische Phasen aufgezählt, die sehr gut ins Raster für die Aussagen der Offenbarung zum Thema Trübsal und Antichrist gepasst hätten. Folgendermaßen, nochmal, um nochmal klarzustellen, die Offenbarung, und das schreibt sie dann auch im weiteren Verlauf, was auch richtig ist, stimmt, das vielleicht lese ich noch dazu, sie schreibt dann, aber vielleicht ist es ja wirklich eher so, wie es das Buch der Prediger zum Ausdruck bringt, nämlich die Zeiten wiederholen sich und jede Generation muss den Kampf von Gut und Böse wieder aufs Neue ausfechten. Und somit wäre auch das Buch der Offenbarung für alle Generationen von Christen nach Johannes relevant, nicht nur für uns, die wir uns scheinbar am oberen Ende dieser Wendeltreppe befinden. Absolut. Amen. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Die Offenbarung hat verschiedene Schichten der Auslegung. Die Offenbarung beschreibt zum einen ein Geschehen, das noch in der Zukunft liegt, nämlich das vollkommene Offenbarwerden des Antichristen mit allem, was dazugehört. Und ich habe klar auch gelehrt, dass ich die Lehre für falsch halte, dass diese endgültige Offenbarung des Antichristen schon stattgefunden hat in der Vergangenheit oder momentan jetzt stattfindet, sondern das wird erst im nächsten Zeitalter, nämlich nach der Entrückung, geschehen. Das heißt, natürlich ist der Antichrist als Person noch nicht gekommen. Aber was ich auch gesagt habe, ist, dass es Vorschatten des antichristlichen Zeitalters in der gesamten Kirchengeschichte immer gegeben hat. Und deswegen beschreibt die Offenbarung Dinge, die du sowohl schon vor der Offenbarung des Johannes finden kannst in der Kirchengeschichte, also zum Beispiel eben in den zwei Generationen von Christen, bevor Johannes die Offenbarung geschrieben hat, findest du Ereignisse, die auf das antichristliche Zeitalter hindeuten, oder du findest sogar noch vor Christus, findest du Vorschatten, zum Beispiel eben dieser Antiochus, das Gräuel der Verwüstung, der damals eben zur Zeit der Makkabäer versucht hat, den Tempel zu entweihen, indem er das Zeusbild dahin hineingestellt hat. Das heißt, es gab zum Zeitpunkt, als Johannes das geschrieben hat, die Offenbarung, gab es bereits Anklänge an diese große Trübsal, die in der Vergangenheit lagen. Es gab Anklänge, die in der Gegenwart von Johannes lagen. Er hat ja zur Zeit der domitianischen Verfolgung geschrieben. Das waren natürlich Anklänge an das Zeitalter der großen Trübsal. Und es hat aber genauso Anklänge an die Zeit nach Johannes, und dafür habe ich ja einige Beispiele gegeben. Und genauso hat es eben auch Anklänge an unsere Zeit heute. Ja, das heißt, um es nochmal ganz klar zu sagen, die Offenbarung beschreibt zum einen ein klar definiertes Geschehen in der Zukunft, das noch vor uns liegt und das noch nicht erfüllt ist. Wie gesagt, ich halte es für falsch zu sagen, die große Trübsal hat bereits stattgefunden. Das halte ich für eine schon grenzwertige, sage ich mal, Schrägheit, sage ich mal, in der Lehre. Ich will es jetzt nicht total irrlernen, schon eine grenzwertige Schrägheit. Die Trübsal hat noch nicht stattgefunden, aber du findest historisch und gegenwärtig, und du wirst auch, wenn Jesus nicht vorher uns entrückt, auch in der nächsten Generation von Christen noch Anklänge an diese große Trübsal finden, bevor dann endgültig die Entrückung kommt und damit das Zeitalter der großen Trübsal beginnt. Und das ist tatsächlich hebräisches Denken auch ein Stück weit. Und für den griechisch geprägten Historiker ist sowas natürlich vielleicht unbefriedigend. Und deswegen sucht man nach einer stringenten, linearen Auslegung einfach von historischen Ereignissen. Aber real ist, es gibt Anklänge an die große Trübsal in jeder Generation von Christen. Deswegen richtig ist die Aussage, jede Generation muss den Kampf gegen Gut und Böse wieder aufs Neue ausfechten. Und somit ist für jede Generation das Buch der Offenbarung ein Buch der Ermutigung. Ja, und so ist es geschrieben worden. Okay? Also das einfach nochmal zur Klarstellung. Ich hoffe, dass es damit für alle deutlich war. Gut. Entscheidend, auch wenn es eben um manche auch so Streitfragen geht, wie zum Beispiel auch die Frage, hat die Trübsal schon stattgefunden oder nicht? Wie gesagt, ich habe das letzte Mal schon gesagt, immer wenn es um solche Streitfragen geht, wichtig ist, es geht vor allen Dingen um die richtigen Konsequenzen, die hervorkommen. Also die gute Eschatologie erweist sich in den guten Konsequenzen, die bei rauskommen. Also was bedeutet es für mein Leben, dass ich das und das glaube? Wenn das unterm Strich nicht das ist, was die Bibel uns lehrt für unser Leben, dann muss ich auch was an der Eschatologie ändern. Also wenn ich aus meiner Eschatologie, meiner Lehre von den letzten Dingen, Schlussfolgerungen ziehe, die mein Leben jetzt hier als Christ entweder lähmen oder einfach in ein falsches Extrem führen, dann ist meine Eschatologie sicherlich falsch. Und manchmal ist es gleichzeitig so, dass eben um Einzelpunkte der Eschatologie sehr erbittert gestritten wird. Ja. Und das hat oft eben auch ein Stück weit was damit zu tun, zum einen mit Unreife bei Einzelnen oder auch im Leib Christi insgesamt, weil man sich einfach gerne von irgendwelchen Nebenfragen ablenken lässt, anstatt sich auf das Zentrum zu konzentrieren, nämlich Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Halleluja. Und manchmal haben einfach auch Besserwisserei, Streitlust oder auch so ein aus Stolz resultierendes Sektierertum, sage ich mal. Weil das ist manchmal eben auch so. Ich habe jetzt die Endzeitlehre, folgt mir alle. Ich sage euch jetzt, wie es ist. Und bei sowas muss man immer aufpassen, wenn einer kommt und sagt, ich habe jetzt was erkannt. Das haben all die ganzen anderen, die jemals die Offenbarung gelesen haben und jemals in der Kirchengeschichte irgendwas ausgelegt haben. Das haben die alle noch nicht erkannt, aber ich aber sage euch jetzt. Und wenn es dann noch damit verbunden ist, mit so einem Ding, ja, das andere sind alles Irrlehrer und Chaoten oder was auch immer oder Antichristen oder sonst irgendwas, dann tu es weg. Dann ist es Sektierertum. Das ist ein sektierischer Geist und der liebt die Offenbarung tatsächlich. Ja, es ist einfach so, ja, also das ist tatsächlich ein sehr beliebtes Buch unter Sektierern, weil man da halt viel Spielraum findet, um einfach irgendwelche heißen Lehren auch zu kreieren, die dann einfach so den Ruch des Wow, noch nie dagewesen haben. Aber ich kann dich eigentlich auch an der Stelle ein bisschen entspannen, weil wenn du wirklich die Kirchengeschichte studierst, auch die Erweckungsgeschichte, dann stellst du fest, dass fast jede Spielart der Lehre in Bezug auf die Endzeit irgendwann mal in der Kirchengeschichte auch schon mal vorgekommen ist. Auch fast jede Irrlehre ist schon mal vorgekommen. Also manchmal, wenn Leute heutzutage irgendwas als das Allerneueste verkaufen, auch zum Beispiel die Lehre, dass die Trübsal schon stattgefunden hat, das hat schon zur Zeit der ersten Christen gegeben, teilweise diese Lehre. Ja, also das ist tatsächlich nicht so neu, wie manche manchmal tun. Ja. Also deswegen einfach die Haltung, ich habe was erkannt, was sonst keiner erkannt hat, ist immer mit Vorsicht zu genießen. Ja. Okay? Das heißt, bei vielen Varianten der Eschatologie geht es nicht so sehr um Sein oder Nichtsein, sozusagen vor Gott, um Gehorsam oder Nichtgehorsam, um Errettung oder Verdammnis, sondern es geht oft mehr einfach um die Frage, ist eine Auslegung, ist eine Zusammenschau des Ganzen mehr oder weniger vertrauenswürdig, mehr oder weniger plausibel. Es geht mehr um das. Und natürlich dann, und da geht es eben auch manchmal drum, die wichtige Frage, welche Auswirkungen hat deine Sicht über die Endzeit für dein Leben? Das ist tatsächlich eine wichtige Frage. Ja, und da habe ich das letzte Mal schon zwei Punkte gesagt. Ich wiederhole sie nur noch mal ganz kurz. Zwei Punkte, die wichtig sind einfach für unser Leben letztendlich in der Konsequenz. Ich habe das letzte Mal so schön diesen Satz definiert und habe gesagt, im Ergebnis sind wir weder das negative Erwartende, pessimistische oder gar fatalistische Finsternispropheten, ist die eine Seite, ja. Oh, wir sind schon mitten in der Trübsal, die Nacht, in der niemand mehr wirken kann, ist schon über uns. Oh, es ist eh alles zu spät, lasst uns den Kopf in den Sand stecken, wir können nichts mehr machen, ja. Das ist das eine Extrem, ja. Und das sollte nie die Konsequenz von guter Endzeitlehre sein, ja. Angst, Lähmung, oh Hilfe, was kommt als nächstes, wird alles noch schlimmer, jetzt haben wir Corona, das ist ja auch schon 666 und was weiß ich was, wird berechnet und so Geschichte gibt es, habe ich ja dargestellt auch in der Lehre, es gibt ja Leute, die nehmen dann aus dem Namen Corona, leiden sie dann 666 ab und so Geschichten, ja, und was kommt als nächstes und jetzt, wie auch immer, wird jetzt die heilige Corona irgendwann angebetet im Tempel oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Verstehst du? Einfach diese pessimistische Sicht der Dinge. Nein, die Bibel sagt, wir haben das Vorrecht, jetzt in dieser Zeit daran mitzuwirken, dass sich die Entrückung oder das Kommen der Entrückung beschleunigt, dass sich die Dinge Gottes beschleunigen, dass das Reich Gottes sich ausbreitet, dass die Herrlichkeit Gottes sich ausbreitet, dass die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn die Erde bedeckt, so wie die Wasser die Meere bedecken. Wir haben jetzt das Vorrecht, daran Anteil zu haben. Halleluja, das ist ganz wichtig. Jetzt ist die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge, nicht die Zeit des Kopf in den Sand Steckens. Amen. Preis den Herrn. Und die andere Seite, das andere Extrem ist sicherlich das, wenn Leute einfach diese blauäugige Sicht haben und die sagen dann nicht, ja, wir sind schon der großen Trübsal, sondern im Extremfall sagen sie, das tausendjährige Reich hat schon begonnen, den Teufel gibt es eigentlich schon gar nicht mehr, ist schon erledigt, es wird alles sowieso nur immer einfacher und immer leichter und so weiter und der Teufel zieht sich langsam zurück. Ja, die Sache ist die, da wo du kommst und das Reich Gottes ausbreitest, muss sich der Teufel zurückziehen. Aber er liege nicht im Irrtum, dass er das immer kampflos tut. Ja? Er liege nicht im Irrtum, dass er das immer widerstandslos tut. Ja? Sondern er ist noch, sagt die Bibel, der Fürst dieser Welt. Ja? 1. Johannes 5,19 heißt es, die ganze Welt liegt im Bösen. Ja? 2. Korinther 4, Vers 4 heißt es, er ist der Gott dieser Welt. Ja? Und er regiert im Geist die Köpfe der verblendeten Menschen. Das heißt, der Gott dieser Welt hat ihnen den Sinn verblendet, dass sie die Erkenntnis der Wahrheit nicht erkennen können. Paulus sagt in Philipper 2, Vers 15, glaube ich. Ja, Philipper 2, Vers 15 sagt er, dass wir berufen sind zu leuchten mitten unter einem verkehrten und verdrehten Geschlecht wie Lichter in der himmlischen Welt. Das heißt, es gibt die Realität der Finsternis um uns herum. Es gibt die Realität des Teufels um uns herum. Wir sind nicht blauäugig. Wir sind uns des Feindes bewusst. Aber wir geben ihm auch nicht über Gebühr Aufmerksamkeit. Wir machen ihn nicht über Gebühr groß. Wir fixieren uns nicht auf ihn, sondern wir fixieren uns auf die Herrlichkeit Gottes. Wir treiben das Reich Gottes voran. Aber dann, wenn der Feind sich hier oder da mal bemerkbar macht und hier mal Widerstand leistet oder dort Widerstand leistet, dann sind wir auch nicht total überrascht und schockiert und sagen, oh meine Güte, wenn das jetzt so ist, dann weiß ich auch nicht, ob ich den Weg noch weitergehen kann. Da gibt es ja Widerstand. Ja, meine Güte, ich habe gesagt, wir sind weder das negative erwartende, pessimistische oder gar fatalistische Finsterpropheten, sondern noch sind wir blauäugige, abgehobene und alle momentan noch vorhandene Finsternis leugnende und damit letztendlich für echte Herausforderungen nicht gerüstete Schwächlinge und Warmduscher. Christsein und Warmduscher passt auch nicht zusammen. Amen. Erwarte nicht, dass Gott dich immer nur in Watte gepackt sein lässt, sondern du musst auch mal durchgehen. Ja, ist normal. Ja, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Ja, Paulus sagt an einer Stelle, wir müssen durch viele Bedrängnisse auch in das Reich Gottes eingehen. Das heißt, es gibt die Bedrängnis, das zu verleugnen, das wegzudiskutieren, wäre das andere Extrem. Also ihr seht, es gibt diese zwei Extreme und verschiedene Endzeitlehren können das eine Extrem befeuern, zum Beispiel die Betonung auf der Trübsal befeuert Fatalismus und Pessimismus. Die Betonung auf die Trübsal ist schon vorbei, das ist ja das andere Extrem. Ja, die Trübsal ist schon vorbei, wir sind eigentlich schon eine Zeit weiter, wir sind schon im tausendjährigen Reich oder die Herrschaft beginnt schon, wir leben alle schon tausend Jahre lang und so weiter. Das führt tatsächlich zu vielleicht dem ein oder anderen schockierenden Erwachen, dass es halt doch noch nicht so ganz ist und dass der Teufel vielleicht doch mal zwischendurch sagt, ha, mich gibt's auch noch. Ja. Amen. Ja. Also sei nicht überrascht, aber gib ihm auch nicht über Gebühr Aufmerksamkeit. Fixier dich nicht drauf, sondern erwarte, dass alles, was der Teufel in deinem Leben tun kann, letztendlich immer nur dazu führen wird, die Ziele und Zwecke Gottes mit deinem Leben zu beschleunigen und dich effektiver zu machen fürs Reich Gottes. Amen. Halleluja. Du bist dazu bestimmt, die Wiederkunft Jesu zu beschleunigen, die letzten Dinge zu beschleunigen. Und entscheidend ist letztendlich, und das muss das Ergebnis der ganzen Eschatologie sein, wo würde Jesus, wenn er heute kommt, um die Entrückung stattfinden zu lassen, wobei findet er dich heute? Wo bist du jetzt drin? Ja? Wenn jetzt Jesus heute Abend hier stehen würde und uns den geheimen Tipp geben würde und sagen würde, morgen passiert die Entrückung. Würdest du dann plötzlich in Hektik und Panik kommen und sagen, oh, da muss ich aber schnell noch einiges in Ordnung bringen, dann muss ich schnell noch mal mein Leben bereinigen, dann muss ich noch dies, dann muss ich noch jenes, dann, meine Güte, was habe ich eigentlich gemacht die letzten Jahre? Würde das bei dir auslösen oder kannst du guten Gewissens sagen, ich habe das getan, wozu Gott mich berufen hat, jeden Tag, ich bin in den vorbereiteten Werken gewandelt, Halleluja, ich freue mich auf ihn, ich liebe ihn, wenn er morgen kommt, bin ich dankbar. Amen. Wobei ich dir sagen muss, wenn jetzt heute Abend hier jemand aufsteht und sagt, so spricht der Herr, morgen komme ich wieder, dann kannst du davon ausgehen, dass er morgen nicht kommen wird. Weil das Wort Gottes sagt, Tag und Stunde kennt niemand. Also immer wenn du irgendjemand hörst, der sagt, der dir ein Datum versucht vorauszuberechnen, das habe ich gelernt im Laufe der Jahre. Immer wenn jemand kommt und sagt, ja, kommt am 20. Mai oder keine Ahnung. Also ich habe schon so viele Daten gehört und Jahreszahlen und alles Mögliche, was irgendjemand vorausberechnet, wann er wiederkommt, dann sage ich immer, okay, jetzt weiß ich wieder ein Datum mehr, an dem er mit Sicherheit nicht kommt. Weil er sagt in seinem Wort, dann Er kommt dann, wenn niemand damit rechnet. Also muss es eins von den Daten sein, die niemand ausgerechnet hat. Amen. Also das hebelt schon mal diese Sache aus, weil das kann auch eine Ablenkung sein, ne? Wenn Leute, was weiß ich, alles verkaufen und so, weil sie denken, Jesus kommt da und da wieder, räumen schon mal die Wohnung leer, damit er besser landen kann oder so. Das ist, ja, es gibt's alles. Ich habe es alles schon erlebt. Und dann kannst du getrost sagen, okay, ich kann dir eine sichere Nachricht bringen. Weißt du, so ungefähr so wie mit der Sünde mit dem Heiligen Geist. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe Angst, Pastor Georg, habe ich die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen? Dann kann ich sagen, okay, ich kann dir mit Sicherheit sagen, dadurch, dass du Angst hast, die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen zu haben, kann ich dir mit Sicherheit sagen, du hast sie nicht begangen, weil wenn du sie begangen hättest, dann wäre dein Herz so verhärtet, dass es dir vollkommen egal wäre. Amen. Und genauso ist, wenn jemand zu dir kommt und sagt, Pastor Georg, ich habe berechnet, oder der, was weiß ich, der Super-Mega-Prophet sowieso hat berechnet, er kommt am 15. Mai 2021, ist ein guter Tag, da habe ich Geburtstag, aber jetzt habe ich das auch verraten, okay. Dann kannst du ihm schon mal sagen, okay, dann weiß ich, an diesem Tag wird er mit Sicherheit nicht kommen. Und das ist auch schön, dann können wir Geburtstag feiern. Weißt du, ja. Aber was tatsächlich entscheidend ist, ist, wobei findet dich der Herr, wenn er kommt? Das ist die entscheidende Frage. Ja, Matthäus 24, 45 sagt Jesus am Ende seiner Endzeitrede, oder des ersten Teils seiner Endzeitrede, sagt er, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten, ja, das findest du übrigens auch in 2. Petrus 3, da erwähnt es Petrus und sagt, ja, es gibt Leute in der Gemeinde, die sagen, ach, schon so lang warten wir auf die Wiederkunft des Herrn. Alle haben es gesagt, dass er wiederkommt. Das kannst du heute noch viel eher sagen, wie damals zur Zeit von Petrus. Du kannst sagen, ja, seit 2000 Jahren gibt es immer wieder Leute, die sagen, Jesus kommt in unserer Generation wieder, Jesus kommt in diesem Jahrhundert wieder und so weiter. Und bis jetzt ist er nicht wiedergekommen. Und deswegen kommen sie dann in diese Haltung und sagen, na, das hat ja bisher nie gestimmt, wer weiß, lasst uns einfach ignorieren, lasst uns einfach weiter keine Gedanken darüber machen, wahrscheinlich kommt er sowieso nie. Ja. Dann sagt er, machst du einen großen Fehler. Ja. Das sagt Petrus in 2. Petrus 3, dass man dann einen großen Fehler macht, das sagt Jesus, weil er sagt nämlich, wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten und anfängt seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Betrunkenen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, also nicht am 15. Mai, und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzwei schneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Heuchlern, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Sag mal zu irgendjemandem in deiner Nähe, da willst du nicht sein. Also, deswegen sagt Paulus, kauf die Zeit aus. Ja. Jesus sagt an einer anderen Stelle, lasst uns die Werke Gottes wirken, solange es Tag ist, denn es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Wir haben gesehen, das ist der zweite Teil der großen Trübsal. Der kommt, aber jetzt ist er noch nicht. Und deswegen lasst uns die Werke tun, solange es Tag ist. Also entscheidend ist, bei was findet dich Jesus? Halleluja. Gleichnis von den 10 Jungfrauen, noch ein Beispiel an der Stelle, Matthäus 25, da geht es ja gleich weiter, direkt nach dem, was ich gerade gelesen habe, geht es ja weiter, dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen. Und ihr kennt die Geschichte, die einen hatten Öl in der Lampe, die anderen hatten nicht Öl in der Lampe. Da war auch nochmal eine Frage da, glaube ich, von jemand, der auch nochmal zu dem Öl, zu den Jungfrauen gefragt hat, wie war das? Genau, eben, die sagt, die Person denkt, das sind die 5 Jungfrauen, die genug Öl in den Lampen hatten, sind diejenigen, die entrückt werden zum Hochzeitsmahl des Lammes. Das glaube ich auch, dass diejenigen sind, die bei der Entrückung dabei sein, sind. Die zurückbleiben, sind diejenigen, die nicht genug Öl haben. Das kann so sein, ja. Also, ich will es nicht auf genau jetzt sagen, okay, genau daran nur festmachen, aber definitiv glaube ich, dass es bei der Entrückung sein kann, dass es Leute gibt, auch bei der Entrückung, die tatsächlich eigentlich schon irgendwie was mit Jesus am Hut haben, aber tatsächlich so lau geworden sind, dass sie einfach nicht bereit sind für den Moment. Ja. Und dann ergibt sich daraus dann natürlich die Frage, ja, aber dann sind ja noch Gläubige auf der Erde praktisch, Und der Antichrist wird doch vom Leib Christi zurückgehalten. Dann sind ja immer noch Gläubige auf der Erde. Und deswegen ist dann die Frage, doch heißt das dann, dass sie, weil sie keine Beziehung zum Heiligen Geist haben, dann auch ihre Gebete nichts mehr bewirken? Ja, das kann man so sehen. Auf jeden Fall ist es sicherlich so, dass eben mit der Entrückung des heißen Teils der Gemeinde Jesu, also mit der geisterfüllten, einfach, weißt du, und damit meine ich jetzt nicht einfach die einen beten in Sprachen und die anderen beten nicht in Sprachen. Das ist nicht der Punkt, verstehst du? Manche haben da draus irgend so ein Gesetz gemacht, so, okay, du betest nicht in Sprachen, also bist du nicht bei der Entrückung dabei. Das ist Quatsch. Sondern es geht letztendlich um das Herz. Ja, es geht nicht um eine bestimmte Gabe, sondern es geht um das Herz. Bin ich einfach in diesem, was Jesus uns aufgetragen hat? Bin ich dabei, die Wiederkunft Jesu zu beschleunigen, oder war ich eher ein Hindernis, indem ich nur rumgemosert und rumgemeckert habe? Also du kannst auch in Sprachen beten und ständig im Leib Christi eigentlich nur zerstörerisch unterwegs sein, weil hier spaltest du da und dort motzt du dort und dort kritisierst du das und bewirkst im Ende immer nur Zerstörung, ohne irgendwas aufzubauen. Dann kann das durchaus eben auch bedeuten, dass du nicht genug Öl in der Lampe hast. Ja. Und okay, und natürlich haben solche Christen nicht die Power, den Antichristen zurückzuhalten. Das ist auch klar. Ja. Okay, also so viel zu den 10 Jungfrauen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, was will Jesus in dieser Zeit durch uns tun, sodass sein Öl durch uns permanent fließen kann und dass wir, wenn er kommt, bei dem gefunden werden, was ihm auf dem Herzen ist. Und dazu möchte ich euch heute Abend jetzt nochmal 3 wesentliche Punkte zum Abschluss einfach dieser Lehre zur Endzeit geben. 3 Punkte, von denen ich glaube, dass sie letztendlich entscheidend sind für Gott in unserem Wirken und in unserem Tun jetzt in dieser Zeit. Und ich beginne mit dem ersten Punkt, nämlich das erste ist natürlich und ergibt sich aus dem, was ich gerade gesagt habe, was ein entscheidendes Herzensanliegen Gottes ist im Hinblick auf das Ende aller Dinge, im Hinblick auf die Entrückung, im Hinblick auf die Tatsache, dass, sage ich mal, dieses Leben hier auf der Erde nicht einfach nur ein Spiel ist, sondern tatsächlich ewige Bedeutung hat. Und es geht um Leben und Tod, es geht um Licht und Finsternis. Du siehst ja, wie sich das zuspitzt nachher in der großen Trübsal. Also ich will nicht dabei sein in der großen Trübsal. Da ist es richtig, richtig unangenehm. Ja? Und somit, es geht um etwas. Und ich glaube, das Erste und vielleicht, ja, ich will es jetzt nicht gewichten, was Gott jetzt im Herzen wichtiger ist, aber auf jeden Fall ein entscheidend wichtiges Herzensanliegen Gottes ist, dass wir daran beteiligt sind und er uns daran beteiligt sehen möchte, dass sein Leib, dass seine Gemeinde aufgebaut wird, gestärkt wird, heiß gemacht wird, das Wort Gottes hört, Bewusstsein bekommt, was sie tun kann, was sie tun darf, wozu Jesus uns berufen hat, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was heißt es jetzt und hier? Diejenigen, die an mich glauben, sie werden die Dinge tun, die ich getan habe und noch größere darüber hinaus. Diejenigen, die mir glauben, sie werden Kranken die Hände auflegen, sie werden gesund werden, sie werden Dämonen austreiben und die Menschen werden befreit werden. Geht hin, predigt und sprecht, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe, heilt die Kranken, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, reinigt Aussätzige. Ja? Gott erwartet eine Braut, die heiß ist, die steht, mit anderen Worten. Amen. Die geht in dem, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und deswegen glaube ich, dass Gott immer Freude hat, wenn wir mit dazu beitragen, an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat. Egal, ob du jetzt Prediger bist oder ob du irgendwo im Lobpreis bist oder ob du im Kinderdienst bist oder ob du im Ordnerdienst bist oder im Kaffeedienst, in irgendeinem Hilfedienst unterwegs bist, einfach deinen Platz einnimmst in der Gemeinde, sei jemand, der die Gemeinde Jesu stärkt. Sei jemand, der die Glieder am Leib Christi stärkt. Sei jemand, der ihnen Glauben gibt. Sei nicht jemand, der sie irgendwie abtürmt, der sie entmutigt, der sie durch Unglaube runterdeckelt, sondern sei jemand, der sie stärkt im Glauben. Sei jemand, der ihnen ein Bewusstsein gibt, was wir für Möglichkeiten haben. Sei jemand, der ihnen Hoffnung gibt. Sei jemand, der die Liebe von Jesus fließen lässt zu den Geschwistern, sodass sie aufgebaut sind. Amen. Halleluja. Amen. Auch mit Abstand. Preis den Herrn. Ich habe es am Dienstag ja gesagt, du kannst auch mit Augen umarmen. Amen. Also versuch's mal. Umarm mal jemand mit Augen. Halleluja. Halleluja. Weißt du, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass die Gemeinde Jesu tatsächlich up to date ist mit dem, was Gott jetzt in dieser Zeit tut. Ja, deswegen habe ich auch dieses Buch, die Wiederherstellung aller Dinge, geschrieben, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Gemeinde Jesu ein Update hat im Geist mit dem frischen Öl des Heiligen Geistes, mit dem frischen dessen, was Gott jetzt tut, weil nur eine Gemeinde, die in dem geht, was Gott jetzt tut, ist auch gerüstet für die Herausforderungen, die Gott jetzt zulässt. Weißt du, wir haben das gesehen jetzt und wirklich mein Herz ist da, also auch in letzter Zeit nochmal zunehmend wirklich bewegt und im Gebet auch, weil ich sehe einfach auch im Land, ich sehe, wie viele Gemeinden einfach auf diese ganze Corona-Sache überhaupt nicht vorbereitet waren, geistlich gesehen. Und du siehst es jetzt nach einigen Monaten teilweise in den Auswirkungen. Gemeinden, die gelähmt worden sind, einfach von Angst, die zugemacht haben, seither kaum wieder aufgemacht haben, vielleicht irgendwann jetzt im September wieder aufgemacht haben, jetzt machen sie schon wieder zu, wie auch immer. Neulich sprach Irina mit jemand, die in der Gemeinde ist und sagte, alles löst sich auf. Und gleichzeitig denken sie aber, es gibt keine andere Möglichkeit, weil sie alle so Angst haben. Ja. Was sagt mir das? Das sagt mir, dass in dieser Gemeinde offensichtlich, ohne darüber zu richten, mir tut es total weh und es ist mir totales Herzensanliegen. Es zeigt mir, dass diese Gemeinde offensichtlich nicht stark im Geist war, nicht im Glauben stand, nicht wirklich in einer klaren Perspektive, einer klaren Herrlichkeitsperspektive stand, weil dann kommt so ein Corona-Ding und bläst die Gemeinden weg. Das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Amen, dass so ein Virus irgendwie Gemeinden zur Auflösung bringt. Wo gibt's denn sowas, ja? Dienste, die schließen müssen, nur wegen so einem Virus. Also bitte. Also das zeigt mir, dass ein großer Teil, oder ich will jetzt nicht sagen, wie groß der Teil ist, ich hoffe, dass er so klein wie möglich ist, aber zumindest ein Teil der Gemeinde offensichtlich nicht vorbereitet war auf das, was passiert. Amen. Und das hängt damit zusammen, dass ihnen das geistliche Update fehlt. Weil wenn ich versuche, immer mit einer geistlichen Substanz von vor 50 Jahren weiterzumachen und weiter immer through the motions und immer wieder das gleiche alten Zopf, ohne das frische Wirken des Geistes in meiner Mitte willkommen zu heißen, womöglich sogar noch gegen das frische Wirken des Heiligen Geistes gehe, dann darf ich mich nicht wundern, dass wenn die Herausforderung kommt, wenn etwas anklopft sozusagen, dass ich dann nicht wirklich vorbereitet bin. Und deswegen glaube ich, ist es total das Herz Gottes in dieser Zeit. Und wo immer wir hinkommen, auch im Land, die letzten Wochen habe ich an einigen Gemeinden gedient, da sehe ich einfach wirklich diese Sehnsucht Gottes, wirklich den Leib Christi neu aufzurichten und zu stärken und zu sagen, hey Leute, habt ihr vergessen, wir leben in der besten Zeit, in der wir als Christen überhaupt leben können. Amen. Weißt du, diese Corona-Sache wird am Ende etwas Gewaltiges bewirken in der Welt. Es wird so viele Menschen öffnen für Jesus. Vielleicht dauert es ein bisschen länger, als wir am Anfang dachten, aber preist den Herrn, Gott ist immer noch in Kontrolle und die Herrlichkeit Gottes ist in uns, auf uns, um uns herum. Es ist die Zeit der Herrlichkeit, es ist die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Es gibt überhaupt keinen Grund, irgendwie entmutigt, ängstlich, zurückgezogen in irgendeiner Ecke zu sitzen. Amen. Halleluja. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wirklich flächendeckend Häuser der größeren Herrlichkeit gebaut werden. Und damit meine ich jetzt nicht nur Glory Life Zentren, sondern ich meine einfach Gemeinden, die diese Dimension, die diese Ebene der größeren Herrlichkeit ergreifen und die sagen, jawohl, wir wollen auf dieser Ebene leben. Wir wollen uns nicht mehr mit irgend so ein bisschen, ich sag mal, Churchianity zufrieden geben. So ein bisschen, einfach so ein bisschen Gemeinde spielen, sondern wir wollen wirklich das richtige, ich sag mal, Hardcore-Evangelium, Herrlichkeit, Power, Kraft Gottes, Zeichen und Wunder, Erweckung, dafür stehen wir und dafür gehen wir. Halleluja. Halleluja. Und weißt du, manche sagen, ja, aber wenn Jesus morgen wiederkommt, brauchst du dich ja heute nicht mehr anstrengen. Ich sage dir, wohl dem, den sein Herr findet, wenn er kommt, dass er solches tut. Amen. Das heißt, dass wir darin beschäftigt sind. Weißt du, Corona ist keine Ausrede für Lauheit für Christen. Amen. Corona ist keine Ausrede, letztendlich den Leib Christi zu vernachlässigen und sich nur noch ins Zimmer zurückzuziehen. Und ich muss sagen, ich bin auch sehr dankbar, dass gerade jetzt hier in Deutschland, dass doch auch die Politiker inzwischen erkannt haben, dass das Grundrecht auf Religionsausübung, freie Religionsausübung so wichtig ist, dass ich momentan auch nicht die Sorge habt, dass so schnell Gottesdienste wieder verboten werden, wie das viel zu leichtfertig im März passiert ist. Ja, ich glaube nicht, dass es nochmal passieren wird und dafür stehen wir auch, weil das ist niemals der Plan Gottes. Amen. So funktioniert Gemeinde nicht auf die Dauer. Gott will lebendige Zentren der Gemeinschaft, der Liebe, des Füreinander-Daseins, des wirklich sich Begegnens. Weißt du, wie war es im Paradies? Gott sagte, Adam, wo bist du? Amen. Mit anderen Worten, was war sein Problem? Ich sehe dich nicht mehr, Adam. Er hatte sich versteckt. Ich sehe dich nicht mehr. Ja. Verstehst du? Ja, ich bin im Geist verbunden mit euch, aber ich sehe dich nicht. Verstehst du? Adam, wo bist du? Ja, ich bin total verbunden mit euch, Pastor Georg, total. Aber ich sehe dich nicht. Wo bist du? Und natürlich, versteht mich nicht falsch, ich weiß, dass es Gründe gibt, warum manchmal Leute nicht in Live-Versammlung kommen können, auch in dieser Zeit mit Corona und so weiter, Risikogruppe etc. etc. Aber alles verstanden. Aber auf die Dauer ist es nicht die Lösung. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Also sag mal zu deinem Nachbarn, wohl dir, wenn der Herr dich dabei findet, lebendige Gemeinde zu bauen. Zentren seiner Herrlichkeit. Gemeinschaft der Heiligen. Halleluja. Preist den Herrn. Nochmal zwei schöne Bibelstellen auch an die Gemeinde, gerade jetzt in dieser Zeit. 1. Petrus 5, Vers 8 bis 9. Das ist auch eine schöne Aufforderung. Pass auf. Halleluja. 1. Petrus 5, 8 bis 9 heißt es: Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Ja, der Teufel geht umher, weißt du, mit allen möglichen Ablenkungen, mit Theorien hier und da, mit Gedanken da und hier und Beschäftigungen. Oh ja, das wäre jetzt aber doch ganz wichtig, damit müssen wir uns doch jetzt beschäftigen. Ich sage dir, es gibt nichts, was so wichtig ist, wie sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, wie Gemeinschaft miteinander zu haben, wie die Herrlichkeit Gottes gemeinsam zu erleben. Weißt du, das ist es, was mir immer mehr bewusst wird. Weißt du, was macht eine Gemeinde auf die Dauer stark? Was macht eine Gemeinde auf die Dauer eins? Was bewahrt auch auf die Dauer die Einheit in einer Gemeinde? Ich sag dir, was es ist. Das gemeinsame Erleben der Herrlichkeit Gottes. Das ist es. Ja? Ja, manchmal kommen Leute zu mir, neulich war auch wieder jemand bei einer Veranstaltung, wo ich war und sagte, ja, aber es gibt so viel Not in den Gemeinden und so viel Spaltung in den Gemeinden und so. Und dann habe ich gesagt, weißt du, meine Erfahrung ist die, wenn eine Gemeinde gemeinsam die Herrlichkeit Gottes erlebt, ich meine, dann mag es mal hier oder da, da hat mal der eine da ein Problem oder der andere dort ein Problem und dann geht mal einer und dann kommt mal einer und dann ist mal dies und jenes und so, das ist alles schön und gut. Aber weißt du, wenn eine Gemeinde gemeinsam die Herrlichkeit Gottes erlebt, dann kann sie nicht wirklich auseinanderdividiert werden. Das ist so. Amen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gemeinsam die Herrlichkeit Gottes erleben, dass wir darauf den Fokus legen, dass wir uns darauf konzentrieren. Halleluja. Und dazu braucht es manchmal eine gewisse Standfestigkeit, eine gewisse Klarheit, ein gewisses Stehvermögen. Und da habe ich dir noch einen letzten schönen Bibelvers dazu, nämlich 1. Korinther 16, Vers 13 bis 14, wo es heißt, wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. Mit anderen Worten, könnt ihr es auch sagen, es zusammenfassen und so, keine Zeit für Warmduscher. Seid mannhaft. Halleluja. Amen. Also manchmal ist es schon auch gut, wenn du mal deiner Seele sagst, hey, jetzt reiß dich einfach mal zusammen. Verstehst du? Wenn irgendwas kommt, wie, oh ja, meine Güte, wie lang geht es noch mit dem Corona und oh und dies und jenes. Also dann sag einfach, hey. Für mich wird's nur immer stärker. Halleluja. Ich gehe von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Sieg zu Sieg. Halleluja. Amen. Ich lebe in der besten Zeit und ich treibe das Reich Gottes voran. Und wenn Jesus heute die Entrückung macht, dann sieht er mich bei dem, was er mir aufgetragen hat zu tun. Und es gibt keinen Grund auf der ganzen großen weiten Welt, mich davon ablenken zu lassen. Egal, weißt du, als Nehemia die Mauer baute um Jerusalem, da kamen sie und wollten ihn ablenken, wollten ihn abhalten. Sie haben gesagt, komm zu uns, wir müssen was mit dir diskutieren. Er hat gesagt, ich habe keine Zeit, ich muss die Mauer bauen. Dann haben sie gesagt, komm zu uns, wir müssen was mit dir besprechen, weil da gibt es böse Gerüchte über dich, da sagen Leute was über dich. Das willst du doch nicht einfach so im Raum stehen lassen. Und Nehemia hat gesagt, sorry, ich habe keine Zeit, ich muss die Mauer bauen. Und sie haben alles Mögliche versucht und irgendwann mal war die Mauer gebaut und dann, heißt es so schön im Wort Gottes, und dann verloren sie alle ihre Kraft, alle die, die versucht hatten, ihn abzulenken, weil sie sahen, sie können nichts ausrichten. Amen. Und genau so werden in dieser letzten Zeit überall auf der ganzen Welt, und wir haben ja Glory Life Schüler auf allen Kontinenten fast, überall auf der ganzen Welt werden Zentren aufgebaut werden, die so feststehen und so stabil sind, dass nichts und niemand sie umwehen kann, die einfach gebaut werden und der Teufel hat ihnen nichts entgegenzusetzen, weil die Herrlichkeit Gottes sich in ihrer Mitte manifestiert und die Herrlichkeit Gottes ihr Schutz ist, die Herrlichkeit Gottes ihr Ring und Schutz um sie herum und nichts und niemand kann diese Gemeinde stoppen. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Amen. Halleluja. Und dafür stehen wir. Preist den Herrn. Ihr Lieben, ich muss weitermachen. Zweiter Punkt. Halleluja. Dringlichkeit in dieser Zeit. Der zweite Punkt, der Jesus am Herzen liegt. Es gibt eine Dringlichkeit, Menschen zur Umkehr und zur Entscheidung für die Nachfolge Jesu zu bringen. Du hast Manuela vorher gehört, in der ersten Stunde, das Weltgericht kommt, wir haben davon gesprochen. Es wird am Ende nur zwei Möglichkeiten geben. Ja, am Ende gibt es keine Grauzone mehr. Vielleicht gibt es bei der Entrückung noch eine gewisse Grauzone, laue, nicht laue und so weiter. Aber am Ende wird es keine Grauzone mehr geben, sondern entweder Buch des Lebens oder nicht Buch des Lebens. Vorbei an Jesus wird es am Ende keine Errettung geben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Evangelium verkünden. Da war auch noch eine Frage von jemandem, der sagte, in seinem Umfeld gibt es einige Leute, die glauben an die Allversöhnung. Das heißt, sie glauben daran, dass am Ende, er sagte, ja, das sind Leute, die durchaus das Evangelium sogar verkünden und auch den Missionsauftrag ernst nehmen, aber sie glauben daran, dass ganz am Ende, also wenn praktisch alles durch ist, also dann wahrscheinlich auch nach dem Gericht irgendwann, zuerst werden sie verdammt oder so, aber ganz am Ende werden dann doch irgendwie alle gerettet. Ja. Das ist eine Lehre, die ist auch überhaupt nicht neu, die gab es in der Kirchengeschichte öfters, hat sich aber nie durchgesetzt. Auch in Erweckungsbewegungen ist die immer mal wieder aufgekommen. Im Pietismus ist zum Beispiel ein Vertreter, der Michael Hahn, der Gründer der Hahnschen Gemeinschaften, der hat es auch geglaubt. Aber diese Lehre hat sich nie wirklich durchgesetzt, ganz einfach deswegen, weil es einfach klare Bibelstellen gibt, die dem widersprechen. Um diese Lehre aufrechtzuerhalten, musst du einige Bibelstellen nehmen, die durchaus vielleicht so klingen könnten. Es gibt so ein paar Bibelstellen, die könnten so klingen. Aber du musst dann eben diese Bibelstellen nehmen und dich nur auf diese Bibelstellen berufen. Und andere Bibelstellen, die aber ganz klar was anderes sagen, musst du dann ausblenden. Das heißt, diese Lehre ist nicht mit der Gesamtheit der Bibel vereinbar. Es ist zwar vielleicht mit zwei oder drei Bibelstellen vereinbar, aber nicht mit der Gesamtheit der Bibel. Ich meine, nehme nur mal einfach diesen einen Vers, Hebräer 9, Vers 27, wo es heißt, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Das heißt, es entscheidet sich hier in diesem Leben. Es entscheidet sich nicht irgendwo noch in anderen Welten. Es entscheidet sich auch nicht noch im Fegefeuer oder irgendwas, sondern die Entscheidung, ob am Ende der Name im Buch des Lebens des Lammes gefunden wird, entscheidet sich hier in diesem Leben. Und ja, natürlich, wir wissen nicht, deswegen damit will ich jetzt nicht sagen, dass du jetzt immer beurteilen kannst, ob jetzt ein Mensch nachher bei Jesus ist oder ob er nicht bei Jesus ist, weil wir wissen oft nicht, was passiert zum Beispiel bei Menschen, die vielleicht zu ihren Lebzeiten das Evangelium gehört haben von dir oder von jemand anders. In den letzten Momenten ihres Lebens, während sie vielleicht schon bewusstlos sind, aber in ihrem Geist noch hier sind, in ihrem Körper noch sind. Du weißt nicht, was da noch bei Menschen passiert. Das ist das eine. Deswegen kannst du dich nicht zum Beurteiler und Richter erheben und deswegen kannst du manchmal auch die Sachen einfach Gott überlassen und sagen, okay, ich weiß es jetzt nicht, wie es bei dem ausgegangen ist, aber ich hoffe das Beste für diese Person, weil es natürlich immer noch Möglichkeiten gibt, sich am Ende vielleicht zu entscheiden, oder vielleicht Möglichkeiten gibt, sich da noch zu entscheiden, aber das ist dann immer natürlich noch vor dem Tod. Und das andere ist auch das, und das hatte ich auch gesagt, und das ist auch in der Frage damit enthalten, noch ein Stück weit, und das vielleicht auch nochmal zur Klarstellung. Ich hatte gesagt, bei dem Weltgericht gibt es dieses Buch des Lebens, und ich hatte gesagt, in diesem Weltgericht vor dem großen weißen Thron sind nur Leute, die nicht bewusst Jesus angenommen haben und an Jesus glauben. Weil für uns als Christen gibt es nicht den großen weißen Thron, sondern für uns als Christen gibt es den Richterstuhl Christi. Das sind zwei verschiedene Dinge. Wir werden gerichtet in dem Moment, entweder wo wir entrückt werden oder wo wir sterben. Gehen wir direkt durch dieses Gericht nach 2. Korinther 3 ist es, glaube ich, wo Paulus sagt, Holz, Heu und Stroh, Gold, Silber und Edelsteine. Belohnung oder Schaden erleiden, aber am Ende doch gerettet werden. Ja, das ist der Richterstuhl Christi. Alle, die eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, werden errettet. Manche vielleicht wie durchs Feuer hindurch. Das ist nicht das Fegefeuer, sondern durch das Feuer der Läuterung hindurch sozusagen, der Reinigung hindurch. Aber sie werden errettet werden und sie werden nicht bei dem großen weißen Thron mit dabei sein. Beim großen weißen Thron werden alle die sein, die keine bewusste Beziehung zu Jesus hatten. Und doch signalisiert uns die Offenbarung 20:11-15, dass es am Ende einige geben wird, deren Namen doch im Buch des Lebens des Lammes gefunden werden wird. Und das ist das Interessante. Und jetzt kommt die Frage auf, ja, was sind das denn für Menschen? Und ich hatte schon versucht, eine Antwort zu geben, aber ich mache es noch ein bisschen klarer, damit du da kein Missverständnis hast. Also, was glaubst du, wo David eines Tages zu finden sein wird? Im Himmel oder in der Hölle? Oder beziehungsweise im Feuersee? Im Himmel, ja. Warum ist er im Himmel? Frage, warum ist er im Himmel? Kannte er Jesus? Das ist eine interessante Frage. Er kannte den Namen Jesus nicht. Aber dem Geist nach kannte er Jesus. Richtig? Ich meine, er schreibt über Jesus. Psalm 18 schreibt er von dem, der verachtet war und so weiter. Der getrennt war von Gott. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also im Geist kannte er Jesus. Aber weil ihm der Name Jesus ja noch nicht verkündigt worden war und gar nicht verkündigt werden konnte, weil es ja noch eine andere Zeit war, hat er natürlich nicht den Namen Jesus gekannt. Aber dem Geist nach hat er ihn gekannt. Und deswegen wird er auch durch Jesus gerettet werden. Und genauso glaube ich, dass es möglich ist, dass Leute in irgendeinem Land in der Welt leben, in dem sie zum Beispiel noch nie das Evangelium verkündet bekommen haben, noch nie von Jesus gehört haben, aber es doch in diesen Völkern und Ländern, es können muslimische Länder sein, es können animistische Länder sein, was auch immer, buddhistische oder sonst etwas, nie gehört haben den Namen Jesus und doch in ihrem Herzen eine Verbindung im Geist mit diesem Geist seiner Hingabe gehabt haben. Ja. Vielleicht sogar an bestimmten Stellen in Deutschland, ich weiß es nicht, wo sie nie wirklich mit dem Evangelium konfrontiert worden sind, vielleicht auch da möglich. Weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Eins ist sicher, wenn solche Menschen, die tatsächlich innerlich dem Geist nach Jesus kennen und mit ihm verbunden sind, also in seinem Geist leben letztendlich, wenn sie das Evangelium in Klarheit und Wahrheit verkündet bekommen, dann werden sie Jesus annehmen. Also das ist ganz klar. Also du kannst mir nicht erzählen, dass jemand nachher in den Himmel kommt, der das ganz klar das Evangelium gehört hat und sich dagegen entschieden hat, ja, und nur weil er ein lieber Kerl war, ja, in irgendeiner Form, was auch immer. Sondern ich glaube schon, sie werden das erkennen. Ich habe zum Beispiel einmal ein interessantes Erlebnis gehabt, vor Jahren, schon viele Jahre her. Da habe ich in einem Gottesdienst einfach gepredigt und das Evangelium verkündet und am Ende hat sich eine Frau bekehrt, kam nach vorne, sie war Türkin, in der Türkei aufgewachsen, war gerade relativ frisch nach Deutschland gekommen und sie sagte mir, hier habe ich einfach den Gott gefunden, den ich in der Türkei schon immer verfolgt habe und mit dem ich eigentlich immer schon verbunden war. Das ist interessant, sie hat nie von Jesus gehört gehabt in der Türkei. Sie hat nie das Evangelium gepredigt bekommen. Und doch war einfach, weil in ihrem Herzen dieser Hunger nach Gott war, diese Sehnsucht war. Sie hat sich natürlich ausgestreckt im Islam und so weiter, hat da versucht, irgendwas zu finden. Aber in dem Moment, wo das Evangelium verkündet wurde, wusste sie, das ist eigentlich der Gott, den sie eigentlich schon immer hatte, kannte, wollte, wie auch immer. Ja. Also das sind die Beispiele, die ich meine. Ja. Und wie hoch der Prozentsatz ist in Völkern, die noch nie den Namen Jesus gehört haben, darüber will ich nicht spekulieren. Es sind sicher nicht unendlich viele oder so. Ja. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir das Evangelium verkünden, weil das ist natürlich viel, sagen wir mal, die Verkündigung des Evangeliums, der lebendige Leib Christi, Zentren der Herrlichkeit vor Ort in den Nationen, natürlich eine ganz andere Möglichkeit geben für die Menschen, sich auch wirklich zu entscheiden, zu bekehren, ja, auf den Weg zu kommen. Ja. Definitiv, deswegen muss das Evangelium unbedingt verkündet werden. Aber Gott ist eben gerecht, er ist gnädig und er ist Liebe und somit wird er am Ende nicht jemand in den Feuersee werfen, der nicht seit seines Lebens wirklich die Möglichkeit hatte, sich auch in irgendeiner Form zu entscheiden. Das glaube ich. Ja. Jeder wird irgendwo eine Möglichkeit haben, sich zu entscheiden. Und wenn du jemanden kennst, wo du sagst, ja, der ist so lieb, der ist so nett, der behandelt die Menschen so gut, aber er kennt Jesus nicht, ja, dann bet für ihn, dass er die Möglichkeit bekommt, wirklich da eine klare Entscheidung zu treffen und diese Entscheidung festzumachen. Und wenn er wirklich eigentlich dem Geist Jesu nahe ist, dann wird er Jesus erkennen, wenn er ihm verkündigt wird. Manchmal haben wir natürlich auch das Problem, dass die Leute einfach nur durch Religion einfach ein falsches Bild bekommen. Und deswegen dann halt einfach sich abwenden, weil sie das Evangelium gar nicht hören. Weil du kannst dich ja nicht bekehren, wenn du das Evangelium nicht verkündet bekommst. Nur weil du in der Kirche bist, ist noch keine Garantie, dass du dich bekehrst, sondern du musst schon das Evangelium hören. Ja. Also ich glaube, es gibt Menschen, die am Ende dabei sein werden. Da werden wir uns wundern, dass sie dabei sind. Und ich glaube auch, es wird am Ende Menschen geben, da werden wir uns wundern, dass sie nicht dabei sind. Und das glaube ich auch, weil es letztendlich tatsächlich eine heiße Sache ist, dass du einfach mit Jesus verbunden bleibst und in Jesus dran bleibst. Ja, ist so, so wichtig. Weißt du, sein Geist der Liebe ist absolut, ist 100%. Weißt du, es kann sein, ich glaube zum Beispiel, dass eine gute Chance besteht, dass wir am Ende feststellen werden, dass Leute nicht im Himmel sind, die, obwohl sie Zeit ihres Lebens immer irgendwie so sich zum Leib Christi gehalten haben, aber weil sie an bestimmten Punkten zum Beispiel nicht vergeben haben, ja, weil sie anderen nicht vergeben haben, anderen im Leib Christi nicht vergeben haben, weil sie ihr Herz am hart werden lassen, weil sie zugelassen haben, dass etwas zwischen sie und den Leib kommt, dass sie bitter geworden sind am Ende. Ja. Jesus spricht darüber, ganz klar. Das kann am Ende dazu führen, dass es Leute nicht schaffen. Ja. Das muss man auch klar sein. Das heißt, bewahre mehr als alles andere. Dein Herz ist nicht einfach nur so eine nette Sache, damit du es irgendwie besser hast in Beziehungen und miteinander, sondern da geht es um die Ewigkeit tatsächlich. Ja. Es geht um das ewige Schicksal deiner Seele. Eine der wichtigsten Botschaften ist, bewahre dein Herz. Wenn Anstöße kommen, und Jesus hat gesagt, Anstöße müssen kommen, dass Dinge passieren werden in der Gemeinde Jesu, die dich hier mal aufregen werden, die dich dort mal aufregen, die dich da anpieksen oder dort anpieksen. Die müssen kommen. Aber die entscheidende Frage ist nicht die, ob sie kommen oder nicht kommen, sondern die entscheidende Frage ist die, wie gehst du damit um? Ja, das ist die entscheidende Frage. Ja, bestehst du die Prüfung sozusagen? Bleibst in der Liebe? Bleibst einfach, entscheidest dich wirklich, egal was es dich kostet, nichts ist es wert, irgendeiner Bitterkeit auf die Dauer Raum zu geben. Keine Rechthaberei, kein irgendwas, kein Verletztsein, kein noch so heftig. Weißt du, ich sag mal so, selbst wenn du als Kind missbraucht wurdest von deinem eigenen Vater, was wirklich eine furchtbare Sache ist und ein absolutes Verbrechen und was vom Schlimmsten ist, und meiner Ansicht nach müsste es viel härter bestraft werden, eigentlich auch in der Welt, aber das ist jetzt eine andere Sache. Aber eine furchtbare Sache, ja. Und trotzdem gibt es am Ende für deine Seele, wenn du willst, dass du am Ende mit Jesus gefunden wirst in der Ewigkeit, gibt es für dich keine Alternative dazu, zu vergeben. Verstehst du? Es gibt keine Alternative. Das ist ganz still. Ist so. Es gibt keine Alternative, weißt du? Und letztendlich ist es natürlich sowieso immer so, wenn du wirklich verletzt wirst von jemandem, dann hast du immer das Gefühl, dass dir am übelsten von allen mitgespielt wird. Und dass dir am meisten Unrecht widerfährt. Und die Selbstmitleidssache ist ganz schnell dabei. Ganz schnell. Und weißt du, ich weiß, wovon ich rede. Ich erzähle dir nichts irgendwas von hier, vom Katheter runter irgendwie. Verstehst du? Sondern ich weiß, wovon ich rede. Diese Geister sind ja real, verstehst du? Aber du musst diese Entscheidung treffen, egal was es kostet, egal was es bedeutet, das muss raus, der Pfeil muss aus meiner Seele raus, weil ein Pfeil zieht andere Pfeile an, eine Bitterkeit öffnet die Tür für andere Bitterkeiten, eine Unvergebenheit öffnet die Tür für die nächste Unvergebenheit und ehe du dich versiehst, merkst du selber gar nicht mehr, wo du eigentlich drin bist und deine Gemeinschaft mit Gott ist gestört. Ja. Preis den Herrn. Deswegen einfach, ja, beten wir gleich am Schluss noch zusammen, Halleluja, dass jeder Einzelne von uns, das ist wirklich mein Gebet, dass jeder, der hier bei Glory Life ist, jeder in der Glory Life Schule, Halleluja, ich möchte euch alle sehen vor dem Thron Gottes und mich selber natürlich auch und ich bin auch noch auf dem Weg, ich kann es auch noch verpassen, verstehst du, ich habe noch ein paar Jahre vor mir, ja, Halleluja, also es kommt auf die tägliche Entscheidung an, verstehst du, und ja, wir wollen uns alle wiedersehen, Amen. Sag zu dem in deiner Nähe, ich will dich wiedersehen. Halleluja. Preist den Herrn. Also, 1. Timotheus, oh, ich muss schnell machen. 1. Timotheus 2, Vers 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Halleluja. Er will, dass alle Menschen errettet werden. Bete für die Menschen um dich herum, die Jesus noch nicht kennen. Das ist ein wichtiger Bestandteil unseres Glaubenslebens auf dem Weg zur Entrückung. Bete für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Bete auch ganz besonders für die, die in Verantwortung stehen, für Politiker, für Obrigkeiten und so weiter. Bete für sie, denn sie sind oft Schlüsselpersonen dafür. Weißt du, so wie eine Obrigkeit geht, so geht ein ganzes Land. Wenn sich Obrigkeiten öffnen für Jesus, dann ist es eine offene Tür für das Evangelium fürs ganze Land. Und ich glaube, wir sollten ganz neu beten in Deutschland, dass sich die Obrigkeit öffnet. Ich glaube, dass es endlich wirklich dringendst an der Zeit ist, dass die Menschen, ich habe es am Sonntag ja auch angedeutet, dass die Menschen, auch gerade die Politiker in unserem Land, anerkennen, dass sie es nicht im Griff haben, anerkennen, dass sie Gott brauchen, anerkennen, dass sie nicht die Lösung haben, anerkennen, dass sie nicht einfach nur, indem sie einfach der Wissenschaft folgen, diese Pandemie schon in den Griff kriegen ohne größere Schäden. Nein, nein, nein, nein, nein. Wir brauchen Gott. Amen. Und ich sage dir, wenn wir beten, dass Politiker das anerkennen und sie anerkennen es, dann öffnet es gewaltige Türen wieder für andere Menschen. Amen. Stell dir vor, was passieren würde, wenn unsere Bundeskanzlerin in der nächsten Pressekonferenz sagen würde, ich meine, sie kann ja alles, die ganze Situation nüchtern schildern und was sie von den Virologen gehört hat und so weiter, aber wenn sie dann am Ende sagt und sagt, ja, und unterm Strich muss ich einfach zugeben, wir als Menschen stehen einfach auch vor dieser Herausforderung hilflos und wir können nichts anderes tun, als uns in die Arme Gottes zu werfen und zu beten und ihm zu vertrauen, dass er es tut. Ich meine, was ist so schwierig, das anzuerkennen, verstehst du? Ja, der Gott dieser Welt hat ihren Sinn verblendet, aber wenn wir beten, fällt die Verblendung. Und wenn diese Bekenntnisse kommen, ich sage dir, dann öffnen sich Türen für das Evangelium im ganzen Land. Amen. Preist den Herrn. Letzter Punkt. Ich muss den letzten Punkt noch bringen, weil deswegen mache ich nicht noch eine Extrastunde. Letzter Punkt. Halleluja. Ein letzter und wichtiger Punkt, um tatsächlich das Ende aller Dinge zu beschleunigen, ist: Es gibt eine Dringlichkeit, das Volk Israel wiederherzustellen. Denn Jesus wird nur zu einer vollkommenen Braut, aus Juden und Heiden kommen. Ja. Paulus sagt, am Ende wird ganz Israel, also die in ihrem Herzen wirklich Juden sind und mit dem Gott Israels verbunden sind, errettet werden. Ja. Das aber wiederum kann nur geschehen im Zusammenhang mit der Erfüllung auch der biblischen Verheißungen in Bezug auf die Wiederherstellung des Volkes und des Landes von Israel. Das heißt, wenn wir wollen, dass die Wiederkunft Jesu sich beschleunigt, dann müssen wir beten und auch dafür arbeiten, dass die Vollzahl sowohl der Juden als auch der Heiden in das Reich Gottes kommt. Und dann müssen wir auch eben daran mitwirken, dass die physische und geistliche Wiederherstellung Israels voranschreitet. Ja. Drei Bibelstellen dazu. Zum einen Jesaja 49, Vers 22. Das ist eine der vielen Verheißungen, muss man sagen, im Alten Testament, dass die Juden in ihr angestammtes Land zurückkehren werden, also nach Israel. Das Land Israel ist das Land der Juden, nicht Madagaskar oder was weiß ich was, irgendein anderes Land, sondern das Land Israel ist das Land der Juden. Und die Tatsache, dass Israel seit 1948 dabei ist, Schritt für Schritt wieder in seinem ursprünglichen Land wiederhergestellt zu werden, es ist noch nicht komplett, aber Schritt für Schritt wird es seither wiederhergestellt, ist ein großes Zeichen auf Gottes Weltenuhr dafür, dass wir tatsächlich in der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge leben. Amen. Und wo wir als Christen daran mitwirken, dass das passiert, und die Bibel ermahnt uns oder ermuntert uns dazu, das zu tun, daran mitzuwirken, Römer 15, 27 zum Beispiel heißt es, wenn nun die Heiden an den geistlichen Gütern der Juden teilhaftig geworden sind, dann sollen sie die Juden auch teilhaben lassen an den materiellen Gütern. Das heißt, wir sollen auch eben zum einen die Rückkehr der Juden in ihr angestammtes Land befördern, aber zum anderen auch mit dazu beitragen, dass die Juden in ihrem Land in Segen und in Sicherheit leben können. Ja. Alles, was dazu dient, ist sozusagen ein Dienst gemäß den Plänen Gottes, ein Dienst gemäß dem, was die Wiederkunft Jesu letztendlich beschleunigt. Ja. Wiederherstellung aller Dinge. Ja. die Rückkehr der Juden in ihr angestammtes Land, Jesaja 49, 22, die physische Wiederherstellung des Landes in Segen und Sicherheit, da ist die Bibelstelle Jesaja 60, 9 bis 11, und dann schlussendlich die geistliche Wiederherstellung Israels, das heißt die Bekehrung eines größeren Teiles jedenfalls, dessen, was wir heute das jüdische Volk nennen, und zwar mit Hilfe der Heidenchristen. Das sind die drei Punkte, die einfach die Wiederherstellung des Volkes Israel ausmachen. Und wir sehen, auch da sehen wir die letzten Jahre enorme Fortschritte. Ich meine, heute gibt es so viele sogenannte messianische Juden weltweit und auch in Israel selber. Als Israel gegründet wurde, gab es so gut wie keinen an Jesus gläubigen Juden in Israel. Heute sind es Zehntausende bereits. Ne? Vor 20, 25 Jahren, weiß ich noch, da hat man immer gesagt, waren es so 3.000 bis 5.000. Heute spricht man schon von Zehntausenden. Also da ist tatsächlich eine gewaltige Zunahme und das spricht auch von der Wiederherstellung aller Dinge in dieser Zeit. Halleluja. Preis den Herrn. So, also das sind diese drei Bereiche und wir sehen in all den drei Bereichen, es hat die letzten Jahre Fortschritte gegeben. Ja? Im Leib Christi, in der Errettung der Verlorenen, bei der Evangelisation der Welt und bei der Wiederherstellung von Israel. Und wir sehen auch die letzte Zeit, es hat in allen drei Bereichen auch gewaltige Widerstände gegeben. Ja? In der Gemeinde Jesu durch Spaltungen, durch Religiosität, durch Traditionen, durch was auch immer, Verblendung, Lügen, keine Ahnung was alles, hat es den Versuch des Feindes gegeben, das zu verlangsamen oder aufzuhalten. Es hat es gegeben bei der Evangelisation und gibt es natürlich immer noch die Widerstände. Ja? Und es gibt es auch bei der Wiederherstellung des Volkes Israel. Ich meine, denk nur daran, wie viele Feinde Israel immer noch hat. Ich meine, jetzt haben sie gerade die letzten Monate zwei Feinde weniger, dadurch, dass die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain, ich meine, das sind jetzt nicht die größten Golfstaaten, aber immerhin sind nicht mehr jetzt ihre unmittelbaren Feinde. Das heißt, es ist ein Fortschritt, aber du siehst natürlich trotzdem immer noch die gewaltige Front, die gegen Israel immer noch steht, auch im Nahen Osten und nicht nur da, sondern auch in der westlichen Welt. Ja. Linksextremisten, Rechtsextremisten, die Mainstream-Medien, auch selbst in Deutschland, die kannst du ja nicht als israelfreundlich bezeichnen. Definitiv nicht, sondern da ist auch der Gott dieser Welt, der den Sinn verblendet hat. Und das sind natürlich, sind die Versuche des Feindes, es zu verhindern. Aber wenn Gott auf der anderen Seite Söhne und Töchter findet, die dem Feind widerstehen, die, wie ich am Anfang gesagt habe, mannhaft sind, stark sind, sich nicht einschüchtern lassen, sich updaten lassen von Gott, Ausschau halten, Herr, was tust du jetzt auf der Welt? Ja. Wenn er diese Christen findet, wenn er diese Söhne und Töchter findet, dann wird er mit ihnen seine Wiederkunft vorbereiten und beschleunigen und wird das Szenario vorantreiben, das es braucht, damit tatsächlich das Ende kommen kann. Amen. Und die Tatsache, dass du diese Lehre hörst heute Abend, auch über Livestream, wo auch immer du bist, in Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa, Amerika, Afrika, wo auch immer du zuhörst oder zuschaust, die Tatsache, dass du diese Lehre hörst, zeigt, dass Gott dich ruft. Er zeigt, dass du hungrig genug bist, wirklich Ausschau zu halten. Halleluja. Weißt du, die hungrig genug sind, Ausschau zu halten, die finden das frische Wirken Gottes. Ja, ich war jetzt so bewegt von dem Zeugnis, das kam von einer Frau, ich glaube, sie ist aus Amerika, aus USA, die auch bei uns in der Glory Life Schule ist. Und sie schrieb eben von ihren Nöten, die sie hatte vor Jahren und teilweise immer noch hat in ihrer Familie und so weiter. Und wie einfach sie zwischendurch nahe dran war, aufzugeben und ihren Glauben auch zu verlieren und so weiter. Und wo sie dann sich immer wieder neu entschieden hat und gesagt hat, und Herr, du bist, du lebst und es muss irgendwo auf dieser großen, weiten Welt, muss es ein Wirken deines Geistes, ein Wirken von dir geben, was die Antwort ist auf meine Nöte und Probleme. Und weißt du, wer sucht, der findet. Wer sucht, der kommt zur Quelle. Jetzt schrieb sie eben, wie dankbar sie ist, dass sie die Glory Life Schule gefunden hat und dass sie da gelehrt wird und dass wenn das nicht wäre, sie sagt, wenn dieser Einfluss der Herrlichkeit in ihrem Leben nicht wäre, dann hätte sie schon längst nicht mehr geschafft und so weiter. Also, weißt du, die Sache ist die Menschen, die suchen, die Menschen, die hungrig sind, vielleicht bist du schon länger dabei, vielleicht bist du schon lange in der Glory Life Schule und du bist dir vielleicht gar nicht mehr dessen bewusst, welches Vorrecht es ist. Das ist nämlich auch manchmal der Fall, dass so eine Gewohnheit eintritt. Na, ist ja normal, okay, verstehst du? Aber es ist nicht selbstverständlich, sondern es ist ein Zeichen, dass da in dir ein permanenter Hunger ist nach mehr, sonst wärst du nicht da. Und die Tatsache, dass dieser permanente Hunger nach mehr in dir ist, qualifiziert dich aus der Sicht Gottes vollkommen ausreichend für sein Wirken in dieser Zeit. Amen. Und deswegen will er dich gebrauchen. Er will dich gebrauchen, seine Gemeinde stark zu machen. Er will dich gebrauchen, die Verlorenen zu erretten. Er will dich gebrauchen, das Volk Israel zu stärken. Er will dich gebrauchen, um einfach den Teufel zurückzudrängen, die Herrlichkeit Gottes freizusetzen und damit das Szenario vorzubereiten, dass Jesus kommen kann und eine herrliche Braut findet. Halleluja, weil er kommt für eine herrliche Braut. Er kommt nicht für eine Braut mit Flecken und Runzeln und eine am Boden liegende, ungläubige, zweifelnde Braut. Amen. Deswegen sagt er, stärke das, was im Begriff ist, zu sterben. Ja? Steh auf, stärke das, was im Begriff ist, zu sterben. Weißt du, das ist auch ein Auftrag von uns. Das spüre ich die letzte Zeit immer mehr. Ich glaube, nach dieser Corona-Zeit, es wird ein paar Gemeinden geben, die müssen wirklich wiederbelebt werden. Geistlich. Absolut, das ist so. Die müssen aus den Toten auferweckt werden. Und ich glaube, dass Jesus das machen wird. Und ich glaube, dass wir teilweise Explosionen erleben werden. Gerade da, wo es am todesten aussah, wird das größte Leben nachher hervorkommen. Das glaube ich. Halleluja. Aber macht euch bereit dafür. Wirklich. Halleluja. Lasst uns nicht selbstgefällig sein. Lasst uns nicht selbstzufrieden sein. Sondern lasst uns wirklich unseren Stand einnehmen. Für die, auch für die, die vielleicht momentan nicht sehen, wie sie ihren Stand einnehmen sollen. Auch für die, die momentan nicht sehen, wie sie es machen sollen. Weißt du, und für manche Gemeinden ist es ja wirklich extrem schwierig. Ich stelle mir nur vor, wenn wir noch uns in unseren alten Räumen wären, wo wir noch vor anderthalb Jahren waren, jetzt in dieser Corona-Zeit, um all die Leute ihren Gottesdienst sonntags zu ermöglichen, müssten wir dann dort sonntags mindestens 5 Gottesdienste machen. Ja, und wer schafft es über so lange Zeit? Wer kann es durchhalten? Wer hat die Mitarbeiter? Wenn du dann immer nur 30 Leute im Gottesdienst hast oder 40, dann hast du ja auch nicht so viele Mitarbeiter, die das dann alles machen können. Also wie geht das? Verstehst du? Das sind tatsächlich echte Probleme, echte Nöte, die Gemeinden haben. Und lass uns da wirklich für sie beten und lass uns für sie auch stehen und sie ermutigen, die nicht momentan vielleicht nicht so stehen können. Und lass uns wirklich beten, dass sie wirklich aus dieser Sache am Ende gestärkt auch hervorgehen. Amen. Lass uns wirklich beten für den Leib Christi in Deutschland, in der ganzen westlichen Welt. Ich habe jetzt gehört, in Australien zum Beispiel, da ist immer noch kompletter Shutdown, da kannst du immer noch nichts machen. Der Adam Thompson, ein Freund von uns, habe gerade heute mit ihm gewhatsappt, sagt ja, seit Anfang dieses Jahres nicht eine einzige Veranstaltung, die ich machen konnte, seitdem die Corona-Sache ist. Er hofft, dass er jetzt im Februar wieder eine machen kann. Ja? Und er darf nicht aus Australien ausreisen, komplettes Ausreiseverbot. Er darf in kein anderes Land reisen. Das ist krass, verstehst du? Halleluja. Aber weißt du, es geht nicht darum, irgendwie da zu jammern oder zu klagen, sondern es geht darum, dass wir unseren Stand einnehmen, auch für die, die nicht stehen können. Amen. Also, stehen wir mal auf. Halleluja. Und danken wir Gott für diesen Abend, danken wir Gott für sein Wort, danken wir Gott für seine Herrlichkeit, danken wir Gott, dass wir in dieser Bewegung seiner Herrlichkeit dabei sein können. Vater, wir danken dir, Herr, dass du uns deine Gunst gegeben hast, Herr, wir danken dir, Herr, nicht aus uns heraus, weil wir irgendwas richtig gemacht hätten oder weil wir so gut wären, Herr, sondern einfach aus Gnade, Herr, hast du deinen Geist auf uns gelegt, Herr, hast du deine Herrlichkeit freigesetzt und hast du uns Möglichkeiten gegeben in dieser Zeit, wirklich zu stehen, das Evangelium zu verkünden, Herr. Und Herr, wir nehmen es nicht für selbstverständlich, wir nehmen es nicht als ein leichtfertig, einfach abzugebendes Vorrecht, Herr, sondern Herr, wir nehmen es als unsere heilige Verpflichtung, Herr, als unsere heilige Verpflichtung zu stehen und zu gehen und zu tun, wozu du uns berufen und bestimmt hast, Herr, nämlich deinen Leib zu stärken, Herr, die Verlorenen zu erretten, Herr, dein Volk zu segnen, auch Israel zu segnen, die jetzt schon den zweiten Lockdown haben und auch total am Boden liegen, auch im Natürlichen. In Jesu Namen, Herr, wir setzen deine Herrlichkeit frei jetzt, hier heute Abend, von hier aus heute Abend, in die Nationen, Herr, in die Gemeinde Jesu Christi, in den Nationen, Herr. Vater, in all die Nationen, die repräsentiert sind in der Glory Life Schule, Herr, und in all die Nationen, die nicht repräsentiert sind, Herr. Wir setzen deine Herrlichkeit frei, Herr, dass deine Herrlichkeit auf deinen Leib kommt, Herr, dass dein Leib gestärkt wird, Herr, dass dein Leib gekräftigt wird, Herr, dass Menschen, die in Not sind, Herr, Herr, deine Antwort finden, Herr, dass Menschen, die in Not sind, Herr, deine Berührung finden, Herr, dass Menschen, die aus sich selber heraus nicht mehr stehen können, Herr, dass sie deine göttliche Hilfe erfahren, Herr, dass du sie wieder übernatürlich auf ihre Füße stellst, Herr, so wie du die toten Gebeine im Tal von Hesekiel aufgeweckt hast und wieder auf die Füße gestellt hast, Herr. So setzen wir das frei, Herr, dass der Leib Christi neu auf die Füße gestellt wird in unserem Land, Herr, und in den Nationen, Herr, dass die Gemeinde Jesu Christi ihren Stand ganz neu einnimmt, Vater. Auch hier in Deutschland bete ich ganz besonders, Herr, dass Freikirchen, Herr, freie Gemeinden ganz neu ihren Stand einnehmen, Herr. Herr, dass sie den Geist der Furcht ablegen, Herr, dass sie den Geist der Lähmung ablegen, Herr, und dass sie sagen, jawohl, es gibt nichts Lebensnotwendigeres, als Gemeinschaft zu haben, als zusammenzukommen, die Herrlichkeit Gottes gemeinsam zu erleben und die Menschen zu evangelisieren und die Menschen reinzuholen in das Reich Gottes. Es gibt nichts Lebensnotwendigeres, geistlich gesehen für uns, Herr. Herr, wir wollen solche sein, die mit Öl in den Lampen gefunden werden, Herr. Wir wollen nicht irgendwo zurückgezogen sitzen und sagen müssen, ja, wir dachten, jetzt ist Corona, wir können ja eh nichts tun. Nein, sondern wir wollen mit frischem Öl, voller Stärke, voller Kraft, voller Herrlichkeit gefunden werden, Herr. In dem, was auch Manuela gepredigt hat in der ersten Stunde, nämlich Menschen zu erreichen, Herr, Menschen zu evangelisieren, Menschen die frohe Botschaft weiterzugeben, Herr. Halleluja. Und das Volk Israel zu segnen, Herr. Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus, für deine Verheißungen, Herr. Danke, Jesus, für dein Wort, Herr. Danke, Jesus, für deine Klarheit, Herr. Danke, Jesus, für deine Herrlichkeit, Herr. Danke, Herr, dass du in dieser Zeit Neues tust, Herr. Dass du mitten im Chaos dieser Welt, Herr, mitten in diesem verdrehten und verkehrten Geschlecht, Herr, das Licht Gottes nur umso heller aufleuchten lässt, Herr. Nur umso stärker leuchten lässt, Herr. Nur umso entschiedener leuchten lässt, Herr. Halleluja, Halleluja. Ja, und ich rufe wirklich hinein, einfach in das Herz von jedem Einzelnen, der heute Abend hier zuhört oder später das Video on demand hört. Herr, ich rufe wirklich in jedes einzelne Herz hinein. Steh auf, sei Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Halleluja, jetzt ist deine Zeit, jetzt ist deine Zeit. Richte deinen Blick fest auf die Herrlichkeit, richte deinen Blick fest auf Jesus. Lass dich von nichts anderem ablenken. Halleluja, Gott hat dir nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und in diesem Geist gehst du voran und in diesem Geist gehst du vorwärts und in diesem Geist nimmst du das Land ein, da wo du bist, und in diesem Geist nehmen wir gemeinsam das Land ein, wo Gott uns gesetzt hat. Hier in dieser Region um Stuttgart, aber auch in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa und weltweit. In Jesu Namen. Amen. Bist du da dabei? Halleluja, preis den Herrn. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja, lass uns unseren Stand einnehmen. Oh, preis den Herrn. Halleluja. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Rakabaka, baka, baka, baka, da, da, da. Halleluja. Halleluja. Oh, so, so wichtig. Halleluja. Oh, rakabaka, da, da, oi, oi, oi, oi. Jetzt können wir so richtig anfangen. Halleluja. Oi, oi, oi, wo ist der nächste Baum zum Ausreißen? Wo ist der nächste Dämon zum Verscheuchen? Halleluja. Wo ist der nächste Kranke zum Heilen? Ja, in diesem Bewusstsein gehst du hin.